Die Nationalen Gesellschaften in Südkorea, wie der Rat für friedliche Wiedervereinigung der Tangun-Nation, veröffentlichten am 29. Juli eine Erklärung, in der sie das Verbrechen der USA und Japans scharf verurteilten. Sie bemerkten, der 29. Juli sei ein Tag, an dem die USA und Japan den Katsura-Taft-Vertrag geschlossen und damit Korea des heiligen Territoriums und der Souveränität der Nation beraubt hätten. Dieser Vertrag sei eine verbrecherische geheime Vereinbarung gewesen, die die Spaltung der koreanischen Nation verursacht habe. Die Ausübung des kollektiven Selbstverteidigungsrechts Japans bedeute, dass es anstelle der USA kämpfen wolle und setze einen Krieg auf der koreanischen Halbinsel voraus. Die USA sollten die Unterstützung für die Ausübung des kollektiven Selbstverteidigungsrechts Japans unverzüglich zurücknehmen, so in der Erklärung.